risque ma mit dabei. Ich sorg für ihn, als wäre er mein drittes. Und alte Frauen sind mir alle einerlei. Denn zwei Heiknöpfe sind doch besser als nur zwei. Und wenn mein Tamagotchi schlafen muss, bekommt er einen guten Nachtkuss. Und hab ich auch einen kleinen Schuss, ist mir das scheißegal, mein Gotchi. Tamagotchi, kleiner LCD-Klex, ist mein Alles und er macht auch guten. Das war gelogen, doch so ist es nun mal. Denn Sexuelles ist mir wirklich sehr egal. Tamagotchi, bitte heirate mich. Du weißt doch sicher, ich bin nur dich. Und kenn ich doch nur dein süßes Gesicht. Der Rest interessiert mich nicht, mein Gotchi. Tamagotchi.